Am 12. Juni gab der Sprecher der Norddirektion des Gesamtnationalen Sonderuntersuchungskomitees für die Klärung der Tatsachen über die Verbrechen der US-Armee eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Vor 15 Jahren wurden in Südkorea anlässlich des Mordes der US-Soldaten an zwei Mittelschülerinnen, der im In- und Ausland den starken Fluch und Zorn gegen die Mörder erregte, die Kerzendemonstrationen gegen die USA heftig durchgeführt. Jene Mordtat, die alle Menschen in Schrecken versetzte, war eine schreckliche Gräueltat, die nur die räuberischen US-Soldaten, Nachkommen der Yankee-Kannibalen, die bei Mord Lust empfinden, begehen können, sowie ein tragisches Ereignis, das auf die Besetzung Südkoreas durch die USA zurückzuführen ist. Die arroganten und unverschämten USA bezeichneten den gerechten Kampf der südkoreanischen Bevölkerung dazu, für den Tod von Hyosun und Mi-sun eine Blutrache zu nehmen, als eine vernunftlose Tat und brannten in der trauervollen Stadt ein tollwütiges Feuerwerk ab. So verübten sie ohne Zögern eine unmenschliche Tat, die die Trauer der Hinterbliebenen der Opfer und den Zorn der Bevölkerung stärkte. Der Mord an zwei Mittelschülerinnen war weder zufälliger Unfall noch Verbrechen der einzelnen Amerikaner, sondern ein unvermeidliches Ergebnis der Besetzung Südkoreas durch die USA, die in Südkorea exterritoriale Vorrechte genießen und der südkoreanischen Bevölkerung großes Unglück und Leid zufügen. Durch die USA, die für ihre Staatsinteressen ohne Zögern die anderen Nationen vernichten, ist heute die koreanische Halbinsel in die gefährlichste Region verwandelt worden, wo ein neuer Weltkrieg ausbrechen kann. Alle Tatsachen zeigen eindeutig, dass die USA weder Freund noch Beschützer der südkoreanischen Bevölkerung, sondern Aggressor, Mörder und Herd aller Unglücksfälle und Schmerzen der koreanischen Nation sind. Die südkoreanische Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten, die die Souveränität und Gerechtigkeit wertschätzt, soll die anti-amerikanischen Kerzen vor 15 Jahren, mit denen sie die US-Mörder verurteilte und ihre Bestrafung verlangte, als heftige Fackel des heiligen Kampfes gegen die USA lodern lassen und dadurch die Okkupation Südkoreas durch die USA ein Ende setzen.